Hey, jetzt viel Spaß beim Podcast mit René und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 42. Ausgabe vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Podcast mit René und Stefan. Und hier ist der Mann, der bei Yoga und Pilates immer an Joghurt und Pilsner denkt. Hier ist René, hallöchen. Ja, hallo Stefan, hallo an euch da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute am wunderschönen 24. September 2020. Oh ja. Und auch heute wieder mit dabei ein Gast, der Experte für unerlaubtes Fehlen. Hallo Marc. Ja, der Experte halt. Damit wisst ihr, wir sind heute ohne Marc. Aber nicht ganz ohne. Marc ist beim Pilates. Ja, richtig. Er hat uns aber was dagelassen. Ah, Jungs, ich bin's nur kurz, ne? Wollt euch nur eine schöne Aufzeichnung wünschen, ne? Macht's mal gut. Alles klar. Tschüss. Ja, schade, Marc, dass du heute verhindert bist, aber ja, ich glaube, nach jeder Podcast-Folge ist eine Pause auch mal nicht schlecht. Genau. Und ja, du bist bestimmt gerade bei der 100, kleiner Insider. Ja, wer den Insider auch verstehen möchte, höre sich den letzten Podcast an, dann könnt ihr die 100 nämlich blind mitmachen und werdet am nächsten Morgen mit einem Waschbrettbauch belohnt, der seinesgleichen sucht. Genau. Ich dachte, den Marc noch so, nee, okay. Gut. Ja, René, wie läuft's? Wie geht's? Was hast du eigentlich seit der letzten Folge so erlebt? War irgendwas Spektakuläres in deinem Leben? Außer die Arbeit? Nee. Also, ein Thema bewegt mich gerade. Und zwar Bildschirmzeiten. Ja. Das ist eine Nummer, die ist hochgekommen. Ich muss sagen, in der Firma bei einem Mittagspausengespräch wurde mir die Dokumentation auf Netflix, The Social Dilemma, empfohlen. Kenn ich gar nicht. Wenn ihr kein Netflix habt, keine Sorge, dann spart ihr schon mal Bildschirmzeit. Und für alle anderen, die Netflix haben, ja, sei mal der Tipp rausgegeben, sich das anzuschauen. Und es hat tatsächlich jetzt schon seit über einer Woche seine Kreise gezogen und große Auswirkungen gehabt. Und zwar Stefan, ich habe gewunken, weil mir eine Fliege durchs Bild geflogen ist. Ich weiß. Also gedacht, ich winke dir. Hi Stefan. Nein. Hallo. Und zwar, es hat war sehr nachhaltig quasi die Dokumentation. Ich habe meine Bildschirmzeit gecheckt und 23 Stunden 50. Nee, was denkst du, was ich am Tag an Bildschirmzeit habe? Am Handy. Wir reden jetzt, das muss man dazu sagen, vom Smartphone. Nur vom Handy. Hm? Okay. 4,5 Stunden. Boah, nee, überhaupt nicht. Also ich liege tatsächlich bei 2 bis 3 Stunden am Tag. Und also wir haben mal so im Kollegenkreis geguckt und das deckt sich ziemlich mit den anderen auch. Also das scheint so schwarmmäßig relativ identisch zu laufen. Hast du mal deine Bildschirmzeit am Handy oder kannst du die überprüfen? Du hast ein Android-Telefon, ne? Ja. Für die iPhone-Benutzer unter euch, sage ich mal nebenbei, während Stefan sucht, ob er das findet, die Bildschirmzeit findet ihr, wenn ihr in der Suche Bildschirmzeit eingibt, dann kommt ihr in die Einstellung direkt an den richtigen Punkt. Ansonsten über die Einstellung und dort könnt ihr auf alle Aktivitäten anzeigen gehen und dann habt ihr die Wahl zwischen wöchentlicher und täglicher Anzeige. Und was ganz cool ist, man sieht neben der Bildschirmzeit letztendlich auch, wo man diese Zeit verbringt. Ja. Genau. Also kann ich dir nicht sagen. Ja, vielleicht kannst du es ja mal nachreichen. Auf jeden Fall hat es jetzt tatsächlich dazu geführt, dass ich meine Bildschirmzeit reduziert habe um die Hälfte. Also ich bin jetzt, ich versuche jetzt immer unter einer Stunde zu bleiben. Das klappt ganz gut. Ich habe jetzt so ein bisschen Awareness auf dem Thema. Also mir fällt es halt jetzt echt auf, wenn ich zum Handy greife und dann sage ich mir, nee, ich muss jetzt nicht schon wieder in Google News oder irgendwas reingucken, weil die Nachrichten ändern sich auch in einer halben Stunde nicht. Okay. Ja, also das ist schon sehr hilfreich. Und letztendlich bedeutet das ja auch, jetzt mal nur in meinem Beispiel, dass ich in der Woche 7 Stunden weniger ins Telefon schaue. Und das finde ich schon eine erstaunliche Zeit. Und die wird sich hoffentlich dann automatisch auf sinnvolle Aktivitäten verteilen. Genau. Also ich gleiche das auch jetzt nicht mit anderen Bildschirmen aus. Und Fernseher. Ja. Es ist letztendlich ja tatsächlich so, diese 2 Stunden Handy, bei, in meinem Fall, oder jetzt 1 Stunde, das ist ja noch nicht alles an Bildschirmzeit, ne? Also wir haben jetzt gerade ja die Situation, wir werden jetzt mindestens nochmal 1,5 Stunden Bildschirmzeit dazugewinnen beide. Ne? Aber die ist ja wichtig. Die ist wichtig, genau. Und wir haben ja auch arbeitstechnisch in Bildschirmzeit und ich denke, die meisten von euch werden zwangsweise auch mit dem Bildschirm in irgendeiner Form zu tun haben. Selbst wenn ihr bei McDonald's an der Kasse arbeitet, steht ihr an einem Bildschirm. Zählt eigentlich auch in der U-Bahn der Monitor, wo die nächsten Stationen dran stehen, auf Bildschirm? Ja. Und Siehste? Bei Fernsehverbot gilt auch dieser Monitor als Verbotsbildschirm. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, aber auf jeden Fall sehr interessant, weil ich glaube, da machen sich die wenigsten Gedanken drüber. Bist du auch so ein Typ, sobald irgendwie Notification-Signal kommt in deinem iPhone, dass du sofort rangehst und guckst, was los ist? Der Witz ist ja, dass ich eigentlich gar keine Notifications mehr anhabe. Mhm. Also ja doch, klar, bei also ich habe ja eine Smartwatch, also ich habe nicht die, für die, die jetzt denken, wir machen jetzt hier gleich die komplette Apple-Palette durch. Ich habe keine Apple Watch, ich habe eine andere Smartwatch und die signalisiert mir ja dann quasi am Handgelenk, wenn eine WhatsApp-Nachricht reinkommt. Und ach so. Da kann ich dann eben mal so im Augenwinkel raufgucken. Ja, und in der Regel das ist ja geschummelt. Nee, wieso? Ist doch aber nicht so eine gute Lösung. Ich könnte auch mein Handy aus der Tasche holen und so. Ich meine, es ist auch ein Bildschirm, aber in sehr reduzierter Form. Und ganz ehrlich, wenn ich auf die Uhr, ich brauche nur das Handgelenk anwinkeln und dann ist die Nachricht sofort da, sehe ich die sofort. Und eine gute WhatsApp-Nachricht ist kurz und knackig und dann erfasse ich also mit einem Blick schon den ganzen Inhalt. Und man muss auch ganz ehrlich sein, in der Regel löst eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS oder irgendwas ja keine Aktion bei einem aus. Das ist eine Information in der Regel, ein kurzer Status von irgendwas, ein Gruß oder keine Ahnung. Genau. Nee, ich habe tatsächlich, es gibt eigentlich keine Gründe, warum ich mein Handy aus der Hose holen müsste, wenn es eine Notification gäbe. Ich lasse das auch bei vielen, also eigentlich lasse ich es bei den meisten Apps auch gar nicht zu. Okay. Ist übrigens auch so ein Trend, ne? Notifications abschalten, um seine Ruhe zu bekommen. Ja, weil natürlich, das ist auch so ein Thema, wenn die Apps das quasi übertreiben, dann wird natürlich der Drang danach immer größer und in den neueren Betriebssystemversionen hat man ja auch bequeme Möglichkeiten, sowas zu unterbinden. Also ich würde nie im Leben E-Mail-Notifications einstellen, also heutzutage überhaupt nicht mehr. Eine E-Mail sowieso nicht. Ne? Aber das gab die Zeit, wo man bei einer E-Mail benachrichtigt wurde, ne? Auf dem Handy. Ach so, meinst du das? Naja, aber das habe ich jetzt gerade aber anders falsch verstanden. Also natürlich lässt du dich bei einer E-Mail benachrichtigen. Echt, auf dem Handy? Ich nicht, nee. Na klar. Also Nachrichten ist für mich nicht mehr mit Push. Nachrichten ist bei mir nur Pull. Da kriegst du bei jeder Werbemail eine Benachrichtigung. Nee, das ist ja wieder ein anderes Thema, aber ich habe ja eigentlich gar keine Werbemails. Ich habe nur Werbemails. Ich kriege keine echt? Normalen Mails mehr. Nö. Also da ich kann hab euch, ich mein Konto sauber. Ich kann euch empfehlen, schaltet das aus, weil eine E-Mail, also das ist ja wie Schneckenpost. Also heutzutage finde ich, ist E-Mail das letzte Medium. Also ich schicke nur eine E-Mail, wenn ich einen relativ umfangreichen Text verfasse. Ja, aber das heißt, du gehst dann gezielt in dein E-Mail-Programm, um nachzugucken. Ja, richtig. Also gehst einfach zum Briefkasten und guckst immer, ob Post da ist. Also ist auch ein sehr guter Vergleich. Für mich ist das tatsächlich, ist E-Mail tatsächlich mit Post zu vergleichen. Ja. Und ich aber ich gucke auch nicht jeden Tag nach E-Mails. Du siehst doch aber auf deinem Startbildschirm siehst du doch die Anzahl der Nachrichten auf dem E-Mail-Programm-Symbol. Sehe ich nicht. Nee? Nee. Sehr merkwürdig. Also ganz das finde ich ein bisschen skurril. Ganz ehrlich, ihr könnt uns ja mal erzählen, wie eure Kommunikation, eure digitale aussieht. Aber ich möchte wetten, dass die jüngeren Menschen und die hippen Menschen, so wie ich, eher auf E-Mail verzichten und mit Kurznachrichtendiensten arbeiten. Mhm. Bin ich fest über. Du kriegst E-Mails von Leuten? Hallo Stefan, wir haben uns schon lange nicht mehr geschrieben. Ja, sowas passiert und natürlich hast du, ist doch zum Beispiel auch, wenn du irgendwie mit Firmenkontakt hast oder so. Ich habe keinen Firmenkontakt, nicht privat. Ja, da kann ich ja nichts für. Mit welchen Firmen hast du in Kontakt? Marc würde jetzt sagen, dass er mit vielen Firmen Kontakt hat. Hier. Weil er, ja, ich weiß. Deswegen spreche ich gerade für ihn, weil er ja nur Probleme mit irgendwelchen Firmen hat. Ja gut, das ist ja wieder Marc. Der hätte da jetzt viel zu sagen. Ne? Nein, aber das finde ich schon so ein bisschen kurios. Also da bin ich ganz anders, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch interessant. Ne? Also ich finde es jetzt gar nicht so erstaunlich. Klar, du hast immer so einen Strom, wo alles ziemlich ähnlich sind. Ne? Beispiel 2 Stunden Bildschirmzeit. Ja. Du hast aber dann möglicherweise aufgrund der Vielfalt von Möglichkeiten auch völlig unterschiedliches Nutzerverhalten. Hm. Also für mich spielt E-Mail überhaupt keine Rolle. Also wenn ich in meine E-Mails reingucke, ich kriege halt echt nur Newsletter, die ich bewusst haben will. Und mehr kriege ich per Mail nicht. Tja, so unterscheidet sich das. Ja. Vielleicht habe ich auch einfach viel zu wenig Brief-E-Mail-Freunde. Vielleicht hast du überhaupt zu wenig Freunde. Ja. Auf jeden Fall, errate mal, welche meine Top-Applikationen sind, die ich auf meinem Handy nutze. Na, WhatsApp. Okay. Du sag mal deine vermuteten Top 3. Google Kalender. Und einfach so ein News-Ding. Also bei mir ist es der G-Reader, um Nachrichten-Feeds abzulesen. Hm. Ja, okay. Also bei mir ist es tatsächlich Instagram, WhatsApp und dann kommt Chrome, also der Webbrowser, und dann kommt erst Google News. Ne? Also, ach so. Also ich bin konsumiere viermal so lange Instagram wie News über Google. Aha. Aber das hat sich geändert. Das ist jetzt anders. Ich werde mich selber in einer Woche auswerten und gucken, wie lange ich diesen Fortschritt mithalte. Muss aber auch dazu sagen, auf Zwang bringt das auch nichts, weil es gibt schon so Sachen, wo ich sage, ich hole jetzt nicht das Handy raus, weil sonst habe ich mehr Bildschirmzeit. Ne? Mhm. Das ist schon, das passt schon. Aber wenn ich dann sage, ja, ich hatte heute den Fall, ich war einkaufen, ich hole jetzt nicht das Handy raus und gucke auf den Einkaufszettel, weil das ist Bildschirmzeit. Ach so, dann stehst du da. Gut. Aber das ist ja trotzdem gekauft. Sinnvoll. Ja, zeig richtig, dir deine Uhr schon nicht an, deine Smartwatch. Nee, also ganz ehrlich, der Bildschirm ist da, also. Die muss auch erkennen, dass du jetzt im Supermarkt bist und dann gleich die Sache anzeigen. Ja, du hast recht, für unsere Hörer kann das sein, dass das schon der Fall ist. Ja. Wenn sie in 2027 leben. Siehste? Also, falls ihr die Sendung gerade hört und das, ihr habt das mit der Uhr und dem Einkaufszettel alles schon so, dann ja. Ich hoffe, wir haben es auch in die Zeit geschafft, Stefan. Ja. Naja. Genau. Also auf jeden Fall, ich kann es nur empfehlen, guckt euch mal eure Bildschirmzeit an, überlegt mal, ob ihr damit zufrieden seid, was ihr da habt. Und vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere dazu berufen, diese Zeit zu reduzieren und irgendwas Sinnvolles zu machen. Ja. Wie zum Beispiel Kontakt zu uns aufzunehmen. Und ich würde sagen, dann nehmen wir mal kurz in die Kontaktmöglichkeiten rein. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns einfach eine E-Mail an podcast@uber.de. Und folgt uns bei Instagram unter podcast.iidi. Ihr findet uns unter anderem bei iTunes oder Google Podcast. So, ich muss mal kurz das Licht hier mit meiner App ein- und ausschalten. Ja. Ach, ist ja Bildschirmzeit. Ach, verdammt. Ist auch so eine sinnlose Sache. Ja, ja, also. Vorsicht, verscherz es dir nicht mit ganz vielen ich weiß, Fans. Ja. Also, wenn ich einfach nur so auf mein Handy gucke, da ist eine Wetter-App drauf, da gucke ich öfter drauf. Twitter ist drauf, das hast du gar nicht erwähnt, glaube ich, ne? Nee, benutze ich tatsächlich auch nicht. Ach echt, ja? Okay. Natürlich die App vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg, die brauche ich mehrfach täglich. Echt? Ja klar, wenn ich gucken will, wann der Bus kommt und so. Siehst du, das ist so ein Thema Wetter und Bus ist was, wo ich überhaupt nicht nachgucke, wo ich mich einfach, wenn ich Wetter wissen will, gucke ich aus dem Fenster und wenn ich mit dem Bus fahren will, dann gehe ich zur Bushaltestelle. Ja, aber das ist ja heute so die Bequemlichkeit. Also da geht es ja auch um Fahrverbindung und so weiter, ne? Dass man, oder du bist im Büro und guckst jetzt, okay, fahren die alle pünktlich und dann gehst du los. Das ist mir völlig egal, weil ich muss mit dem Bus fahren oder mit der Bahn fahren. Deswegen bist du ja immer so spät. Ich bin nie spät. Ja. Ne? Also, deswegen bin ich immer so pünktlich, weil ich aus Sicherheit schon viel, viel zeitiger mich auf den Weg mache. Naja, dann habe ich hier, muss ich natürlich noch sagen, Musik-Apps und Shopping-Apps und Sportnachrichten-Apps, also ja, die senden natürlich entsprechend Push-Benachrichtigungen und natürlich die DHL-App, sage ich jetzt mal. Echt, auch sowas. Siehst du, wenn ich ein Päckchen bekomme, dann steckt der Postbote das in den Briefschlitz, ob es reinpasst oder nicht. Da brauche ich keine App zu. Na, selbst das habe ich ja nicht mehr. Ich kriege ja keine, also Benachrichtigungen kriege ich ja nur noch digital und ich bin ja Nutzer der Packstation. Und da ist die App schon ganz sinnvoll, weil du ja dann siehst und deinen entsprechenden Code bekommst auch, ja. Ja. Ja, also so unterschiedlich ist es. Also wie gesagt, lasst uns mal wissen, wie es da bei euch aussieht. Ob ihr mehr so Team Stefan seid, der ohne Handy nicht leben kann. Naja, stimmt jetzt auch nicht so ganz, aber... Nein, das glaube ich auch. So schätze ich dich auch nicht ein, Stefan. Also ich weiß, dass du kein so ein Handy-Junkie bist. Nö. Aber ich würde sagen, du mach jetzt die letzten Halme bei Heyday noch zu Ende und dann lass uns... warte, ich muss noch schnell ja das Quiz zu Ende spielen. Es hat ja, da erinnere ich mich gerade an den Vorfall bei der Bahn, ne? Der hat ja einen schweren Unfall gegeben aufgrund Handy-Dadelei. Mhm. Kannst du dich nicht erinnern, wo zwei Züge zusammengerast sind und es sich herausstellte, dass der Bahnmitarbeiter auf seinem Handy gespielt hat? Auf seinem Handy gespielt hat. Ja, das war doch vor ein paar Jahren in Bayern, ne? Nicht, ja. Ja, ich glaube. Sehr tragisch. Gut, das sollte aber gar nicht unser Hauptthema sein. Genau. Denn ganz wichtig, wir reden ja neuerdings immer über Fußball. Ja, richtig. Und da müssen wir was richtigstellen. Ja, mach du das mal, weil du bist der Sportexperte. Ich bin hier für den Sport. Ich gebe ab an den Sport mit Stefan. Achso, dazu sagst du jetzt mit Ulrike von der Grün. Nee, okay. So, Ulrike, dann erzähl uns doch mal bitte, was gibt's Neues beim Sport? Welches ja, ist der schlechteste Fußballverein Berlins? Ja, gerne, René, ich erzähle euch das. Nee, okay. Also, wir hatten letzte Folge ja über Fußball gesprochen, was ich sehr geil fand. Wir haben da natürlich einen Fehler eingebaut und den wollen wir jetzt korrigieren, denn es ging um den schlechtesten Fußballverein in Deutschland und das ist natürlich Tasmania Berlin. Und dazu können wir auch ein paar Fakten nennen. 1966 hat Tasmania Berlin mit 10 Punkten die Saison abgeschlossen, damit den schlechtesten Saisonabschluss aller Zeiten in der Liga sozusagen gehabt. Wir haben nur 2-mal gewonnen, 4-mal unentschieden und 28-mal verloren, haben ein Torverhältnis von 15 zu 108 Toren gehabt am Ende. Aber wir haben noch ein anderes Beispiel gefunden, nämlich 17 Spiele, 17 Niederlagen und 4 zu 334 Tore. Der finanziell klamme Kreisligist Germania Forchheim ist die schlechteste Fußballmannschaft Deutschlands. Diese Negativbilanz brachte dem oberfränkischen Team ein Auftreten in der Fernsehshow von Kerner und Jauch ein. Aha. Germania Forchheim? Forchheim, ja. Mit F? Ja, mit F. Weißt du, wo es liegt? Na, Oberfranken, haben wir doch gerade gesagt. Also in Bayern. Ja. Hm. Ne? Okay, also das heißt, Gratulation an Tasmania. Ja, und wir müssen dann natürlich auch nochmal sagen, Peter hat es nicht korrigiert. Das ist eine Frechheit. Ja. Das heißt also, der Posten des Zuhörervertreters ist wieder vakant. Ist wieder we hire and fire. Genau. Nein, damit hat Peter jetzt bestimmt, ist er hellruhig geworden, hat lauter gemacht, weil er hat gemerkt, wir reden jetzt vielleicht über ihn. Nein, also liebe Grüße an Peter und du bist natürlich unser Lieblingszuhörervertreter und genaueres zu dieser Rolle werden wir noch uns ausdenken. Ja, so wie immer. Aber ich muss da nur zum Ausgleich sagen, weil wir ja niemanden bevorzugen wollen, auch du und du und du, ihr seid auch super Zuhörer und dafür habt ihr euch von unserem Studiopublikum einen richtig fetten Applaus verdient. Dankeschön. Der war für euch. Ich würd am liebsten wie Stefan Raab machen, dann diese Geste. Und dann hören die plötzlich auf zu klatschen. Ach ja, aber die sieht man natürlich nicht im Podcast. Das Problem ist, genau, wir sind Podcast, deswegen wird das nie funktionieren. Nee. Gut, dann haben wir Fußball auch Haken dran. Ja, aber pass auf. Ich mach mal ganz kurz, ich habe nur eine Frage, wenn du so ein Experte bist. In welchem Stadtbezirk ist Tasmania? Tasmania in Berlin? Da überrumpelst du mich jetzt. Tasmanien oder was? Genau, Berlin-Tasmanien, natürlich. Natürlich. Kann ich dir nicht sagen. Nee, pass auf, René, ich mach's anders. Ich nehme jetzt mein Smartphone und schalte in Berlin das Licht in ganz vielen Sehenswürdigkeiten an. Zack. So, jetzt leuchten die alle. Ja, warte mal, ich will jetzt gerade kurz gucken. Tasmania, Berlin. Neukölln. In welchem Bezirk dich? Neukölln. Neukölle. Gut. Danke, Stefan, fürs Licht einschalten. Ziemlich bunt hier. Das hast du sehr, sehr schön gemacht. Ja, schöne Figuren da auf deinem T-Shirt. Ja, und die Profis oder die Berlin-Fans wissen natürlich, wovon wir reden. Ja, vom Festival of Lights. Festival of Lights, leider gerade zu Ende gegangen. Genau, und was wir nicht auf dem Schirm hatten, ist, dass jetzt direkt im Anschluss, seit dem 25.09. noch bis zum 4. Oktober Berlin leuchtet stattfindet. Und da habe ich mal eine Frage an dich. Vielleicht weißt du es ja, ich weiß es nicht. Warum sind das zwei unterschiedliche Events so nah hintereinander und bauen die zwischenzeitlich die Technik ab? Ich glaube, die nutzen ihre eigene Technik. Das sind zwei völlig verschiedene. Ja, das heißt, die bauen die Technik ab und die anderen bauen dann ihre Technik auf. Ja, die leuchten wahrscheinlich auch andere Gebäude an, oder? Das sind ja quasi, sind das Konkurrenten? Ich weiß, der Konkurrenz kann das nicht sein, weil die verdienen ja im Prinzip nicht wirklich Geld. Eigentlich machen die nur schöne Dinge. Ja. Und für die, die jetzt diesen Nachhaltigkeitsgedanken gleich, der gleich in den Kopf schießt und die sagen, hallo, Stromverschwendung. Wir leben im Stimmt ja auch. Aber wir leben im Zeitalter der LED. Ja, und wie werden die Gebäude angestrahlt? Mit einem fetten Beamer. Ist das kein LED-Beamer? Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Na, bestimmt, oder? Also, wir hoffen nur, dass das fortschrittlich ist. Also, ja. Naturschutz hin oder her, ich finde es mega cool. Ich habe es mir angeguckt. Es ist was fürs Auge, definitiv. Ja. Ja, und wir können ja sagen, wir beide waren da, zwar nicht zusammen, aber wir haben uns das angeguckt. Ich war an der klassischen Touristentour Brandenburger Tor Richtung Alex. Ja. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und es war mega voll. Das stimmt. Also ich war auch City Ost gewesen. Ich fand sehr eindrucksvoll den wirklich so eine Rundumbeleuchtung an der Staatsoper. Mhm. Da, wo die Kommode ist, also hier das Gebäude, ich weiß nicht, wie der offizielle Name ist, wo die Humboldt-Universität mit drin ist und wo das Denkmal, dieses Loch im Boden zur Reichskristallnacht ist, Hotel de Rome. Und da haben sie einmal rundum so eine Beleuchtung gemacht. Das ist schon sehr cool. Also es sieht schon sehr, sehr cool aus. Da muss ich auch sagen, je bunter, desto besser. Definitiv. Also es ist ein Hingucker und natürlich hat man auch sehr viele Touristen erkannt, unter den Menschenmassen, aber alles im Rahmen, muss man sagen. Muss man ja auch immer wieder an Corona denken. Ja, ich war am Brandenburger Tor gewesen und da muss ich sagen, ich bin am S-Bahnhof Brandenburger Tor, ich bin dort ausgestiegen, so gegen 8 Uhr, 20 Uhr, 9 Uhr. Ja, so gegen 20 Uhr, 9 Uhr, sowas im Dreh. Mhm. Und es war so mega voll auf dem Bahnsteig, die Treppe hoch. Das ist übrigens für euch, egal ob ihr jetzt Touristen oder Berliner seid, müsst ihr machen mit der S2 oder S25 oder ich glaube die S1 fährt auch auf der Strecke und S26 auch. Brandenburger Tor aussteigen und dann, da sind an dem Bahnhofsschild, wo dran steht, wie der Bahnhof heißt, zeigt ein Pfeil Richtung Brandenburger Tor, dort die Treppe hochgehen und das ist ein sehr, sehr schönes Bild, wenn du die Treppe hochgehst und das Brandenburger Tor steht genau in der Linie, also du kommst wirklich auf, also die Treppe hoch und dann erscheint dieses Brandenburger Tor plötzlich vor dir, sehr eindrucksvolles Bild. Aha. Und da warst du fühlst es, ne Stefan, fühlst du es? Ja. Und da ist übrigens auch der Zugang zur U55 ehemals, genau. Und auf jeden Fall, da war es so mega voll. Ich bin die Treppe hochgekommen und musste stehen bleiben, weil es da voll war. Also ich habe auch gehört, dass man am Brandenburger Tor extra auf dauerhafte Shows verzichtet hat. Im Prinzip wird es angeleuchtet und ab und zu gibt es mal eine Animation, damit die Leute da nicht so lange stehen bleiben. Ja, also stand dann, ich habe eine gesehen, die ist dreimal in Schleife gelaufen und dann hat die aufgehört, die Animation, und dann stand am Brandenburger Tor, nächste Attraktion, Potsdamer Platz. Ja, siehst du. Wo ich auch gewesen bin, auch sehr geil. Potsdamer Platz war gewesen, ein See, auf dem Schwäne schwammen. Beleuchtete Schwäne. Ich weiß nicht, wie die illuminiert wurden. Also es waren definitiv keine echten Schwäne, aber die schwammen, drehten den Kopf, guckten und machten eine Choreografie. Sehr cool. Wirklich richtig, richtig cool. Ja. Ja, es gibt ja am Potsdamer Platz auch entsprechende Gebäude, wo man viel anleuchten kann, ja. Ja. Also muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und ehrlich gesagt hat es mir auch ein bisschen wieder zurückgegeben von dieser Corona-Zeit, in der alles so tot war und man nicht wirklich rauskam. Also auch wenn es vielleicht Geschmäckler hat, dass jetzt da so viele Menschen unterwegs sind, ich fand es, also mich hat es wirklich, mich hat das. Es wäre schade, wenn es nicht stattgefunden hätte. Ja. Ja. Na, aber ich muss natürlich auch die andere Seite mal beleuchten. Ich habe natürlich auch ein paar Leute gefragt, ob die mitkommen. Aber letztendlich unter Berlinern, ich weiß gar nicht, wie beliebt das unter Berlinern ist. Aber ich habe viele im Freundeskreis, die sagen, ja, ist doch jedes Jahr dasselbe. Nee. Da heg nicht hin, Paule. Muss aber man gut. Nicht. Man kann, auch zu Hause, dazu. Man kann sich zu Hause auch vor die Lampe setzen und kann sich ein buntes Licht ins Gesicht scheinen lassen. Ne? So in der Art. Die Fotos habe ich noch im Archiv, kann ich dir einen schicken. Ja, ja, wenn man es dann auch fühlt, ist ja okay. Also. Genau, nee, aber... Jeder nach seiner Facette, ne? Ganz genau. Und René, weißt du denn, seit wann ist das Festival of Lights? Du nimmst mir die Frage aus dem Mund, ich wollte sie auch gerade fragen. Aber ich sag mal seit 2007. Na, seit 2005. Oh, länger als das iPhone. Ja. Na? Ja, wie gesagt, leider schon vorbei, ging nur bis 20. September und dafür aber könnt ihr Berlin leuchtet noch erleben und zwar bis zum 4. Oktober. Sehr cool. Gehst du da auch wieder hin? Ich bin gewillt. Ich bin gewillt. Du bist gewillt. Nicht dieses Wochenende, womöglich an dem Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit. Na, am letzten Wochenende dann, ja genau. Ja, wahrscheinlich. Ich überlege es mir noch. Ich muss mal gucken, wo da was angeleuchtet ist oder was sie da genau machen. Und dann kriegen wir das schon raus irgendwie, denke ich. Genau, schaut ins Internet, da findet auf jeden Fall Infos dazu. Und es scheint ja eine jährlich sich wiederholende Prozedur zu sein. Also wenn ihr es dieses Jahr verpassen solltet, weil ihr zum Beispiel nicht in Berlin lebt, dann plant den Berlin-Besuch für nächstes Jahr. Ja, und René, noch eine Quizfrage für dich. Du warst ja auch beim Festival of Lights. Wie war denn eigentlich das Motto 2020? Das Motto war Licht an, Licht aus. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nee. Together we shine. Ah, okay. Und damit... Aber hier ist ja ein neuer Slogan. Ja, okay. Wusste ich auch nicht. Hat man auch gar nicht so mitgekriegt. Also ich habe mir wahrscheinlich auch nicht die richtigen Tafeln durchgelesen oder so, weiß ich nicht. Sie schreiben auf ihrer Webseite, wir möchten mit unserem diesjährigen Konzept ein leuchtendes Zeichen setzen für mehr Zusammenhalt, Einheit, Zuversicht, Mitmenschlichkeit und für die unglaubliche Vielfalt, Lebensfreude, Freiheit und Toleranz in Berlin. Also der Marketing-Experte in mir sagt, ein sehr, sehr schöner Slogan, aber ein bisschen lang. Gut, ja, sehr schön, sehr schön. Apropos bisschen lang, René, was machst denn du da? Wenn ihr das jetzt sehen könntet, hast du gerade geguckt, ob deine Nasenhaare zu sehen sind? Nein, nee, ich habe eine Nachricht auf dem Bildschirm bekommen. Eine Push-Nachricht? Nein. Ja, genau. Hast du schnell mal alles unterbrochen. Ja. Schnell mal in die App geguckt. Nein, sag, was los war. Nee, es war nichts los. Also ich habe ein Geräusch auf dem Ohr gehört und mit diesem Geräusch war ein optischer Effekt verbunden. Und er hat mir gesagt, warte. Der Pavlovsche Reflex quasi. Your bei dir ausgelöst. Microphone appears to be noisy. Ich übersetze es mal, weil bei mir steht gerade auf Deutsch, Ihr Mikrofon scheint lärmintensiv zu sein. Ja, als siehst du, das wird als Lärm interpretiert, wenn man hier redet. Na toll. Ja, mach nicht so einen Lärm, René. Gut. Ja, wir bleiben einfach bei Berlin, weil wir sind ja ein Podcast aus Berlin, für Berlin, in Berlin, für euch Berliner und für euch Nicht-Berliner. Und das tun wir sehr gerne, denn der Oktober steht vor der Tür. Willkommen im Herbst übrigens, René. Na, der Oktober steht vor der Tür und er hat einiges zu bieten, aber... Ach, ich sag dir. Warte, ganz kurz, weil du gesagt hast, willkommen im Herbst, möchte ich ganz kurz anknüpfen. Ich habe heute gelernt, dass am 22. September der Tag, Nacht, gleich Nacht, Tag, gleich Nacht, Tag ist oder so irgendwas. Da sind die Nächte und Tage gleich lang. Also da ist, an diesem Tag ist die Nacht und der Tag gleich lang. Spinnst ja, stimmt ja nicht. Doch. Jetzt habe ich mein Handy leider aus, aber vielleicht, Ich sag dir, wann es ist. Es ist im März. Auch. Richtig. Oh. Weiß ich doch, Mann. Ich wollte dich veräppeln. Ach so. Ist doch logisch. Verstehst du? Weil die Sonne, die geht doch mal dahin und dahin. Also und es gibt diesen Punkt, an dem die Tage länger werden. Ja. Dann gibt es den Punkt, an dem die Tage kürzer werden. Und dann gibt es zweimal im Jahr den Punkt, an dem der Tag und die Nacht identisch gleich sind. Und das ist im März und im September. Und wie heißt denn das? Das heißt Sommer, Sonnenwende. Nee, wo der Tag und Nacht gleich ist, das heißt Tag gleich Nacht gleich. Google doch mal kurz. Schreib mal Tag und Nacht gleich lang. dann kommt es als Ergebnis und das nennt sich Equigont. Equ ist es doch auch nicht. Mann, irgendwas ist doch immer. Es kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist das Equinoctikum. Ja, also, wir hatten am 22. September das Equinoctikum und jetzt das Komische ist, dass es im nächsten Jahr, dieses Jahr war es um 15.31 Uhr, nächstes Jahr ist es um 22 Uhr noch was und übernächstes Jahr ist es einen Tag später um 3 Uhr in der Nacht. Aber, wie heißt es auf Deutsch, das Equinoctikum? Aber das ist nur für das Frühjahr, das Equinoctikum. Nee, das gibt es zweimal. Du musst weiter nach unten scrollen. Hä? Tag und Nacht gleiche. Ja, Tag und Nacht gleiche und die gibt es zweimal im Jahr. Beide Kalendertage eines Jahres, in denen Lichter Tag und Nacht etwa gleich lang sind. Na? Ja. So, habt ihr mir was dazugelernt? Für mich war das total neu. Echt? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich kannte nur Sommersonnenwende. Ich kannte nur das, wo die Tage auf einmal sich in der Länge verändern. Na gut, aber ist doch logisch, dass es auch dann zweimal passieren muss. Ja, man kann doch nicht alles wissen. Nee, ich wusste nicht mal, dass es das einmal gibt. Na gut, Klugscheißer. So. Dann komm zu deinem, was im Oktober Tolles anliegt. Ja, sag doch mal, René, also Berlin hat aus meiner Sicht drei Riesen-Events im Oktober. Dadurch, dass ich im letzten Podcast sehr, sehr aufmerksam zugehört habe, weiß ich es schon. Das eine hat so eine Freude in dich gebracht. Ich dachte, es wäre Weihnachten, aber es ist der BER eröffnet. Für dieses Thema, muss ich dazu sagen, habe ich mich top vorbereitet. Also wirklich richtig, richtig, richtig, richtig gut vorbereitet. Wir hatten aber vor der Sendung entschieden, dass dieses Thema nicht kommt. Nein, weil das sind ja noch 33 Tage Zeit. Deswegen werden wir nicht darüber reden. Da warten wir lieber, bis das in der nächsten Sendung vergessen hat. Genau. Ja. Nein, ich freue mich tierisch auf die BER-Eröffnung. Wie gesagt, 33 Tage sind es noch und hoffentlich wird es nicht wieder abgesagt. Nein, es wurde nicht abgesagt. Ich glaube auch nicht. Ja. Ja. Und René, ich habe schon das Ticket gekauft. Wir fahren mit der S-Bahn zum BER und ich habe ja auch erfahren, die S-Bahn fährt schon 5 Tage vorher zum BER. Oh, für die ganzzeitigen, für die Abonnenten. Die Abonnenten können schon 5 Tage vorher zum BER fahren. Nein, ganz regulär. Ja. Ja. Und das machen wir bestimmt. Aber mehr dazu in eines der nächsten Podcast-Folgen. Es wird spannend, der BER eröffnet. Na, es gibt noch ein weiteres Event, und zwar am 1. Oktober. Das ist ein Jubiläum, nämlich 100 Jahre die Gründung Groß-Berlins. Damit können sicherlich die wenigsten was anfangen. Ja, ich nämlich auch nicht. Ich auch nicht. Ich habe es im Anfang des Jahres habe ich es in der Zeitung gelesen und es war halt ein Riesenfest und so weiter geplant, logisch. Aber natürlich kam dann Corona und damit wird das größtenteils ausfallen, online stattfinden und online nur in ganz kleinem Rahmen. Ich wollte dich gerade fragen, ob du hingehst, weil ich gehe da nur hin, wenn da unter 50 Leute sind. Okay, verstehe. Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich will das Thema natürlich jetzt auch nicht hier groß ausbreiten, aber vielleicht ein paar Sachen dazu erzählen, damit ihr auch mitreden könnt, wenn es soweit ist. Genau, vor den Verwandten so richtig protzen. Ja, mit euren Großeltern. Vielleicht haben sie es ja noch erlebt. Nein, das ist ja schon, also am 1. Oktober 1920 war die Gründung und... Was? Stopp. Am 1. Oktober 1920? Ja, wurde Groß-Berlin, die Gründung Groß-Berlins ist in Kraft getreten. Okay. Und zwar, ich kann ja mal ein bisschen vorlesen. Also, das Ganze passierte gegen viele Widerstände. Was 1920 geschehen sei, war spektakulär, sagte einmal der regierende Bürgermeister Michael Müller, der das große bunte Programm vorstellte. Und das hat er, wie gesagt, Anfang des Jahres gesagt, vor Corona. Und gewürdigt wird der Zusammenschluss des historischen Berlins mit 7 Nachbarstädten, 59 Landgemeinden und 27 Gutsbezirken zur damals, jetzt pass auf, drittgrößten Metropole der Welt. Nämlich 3,9 Millionen Einwohner hatte Groß-Berlin und war damit drittgrößte Metropole der Welt nach New York und London. Das ist ordentlich. Wenn ihr übrigens da, um das Thema besser zu verstehen, lohnt es sich, den Podcast anzuhören, den wir gemacht haben zum Thema Berlin. Ja. Da haben wir nämlich über die Gründung Berlins und über das Herzen Berlins gesprochen. Genau, das Zentrum Berlins. Und das ist jetzt quasi das Berlin, was weit über die Spreegrenzen hinausgeht. Absolut. Ne? Und am 27. April 1920 hatte die preußische Landesversammlung ein Gesetz beschlossen, dass der deutschen Hauptstadt ein neues, der deutschen Hauptstadt und neun Einheitsgemeinden eine zweigliedrige Verwaltung mit 20 Bezirken verpasste. Was ist los? Hakt dein Prompter? Ja, mein Telefon da. Kannst du mal den Azubi bitte anrufen? Nee, der läuft das Internet, ne? Ach so, ja, genau. Berlin ist also so groß geworden, ja. Also hat sich so ausgedehnt, dass selbst John F. Kennedy sagen konnte, ich bin ein Berliner. So ist es. Und interessant finde ich auch. Nicht merken, das ist eine falsche Information. Ja, René gibt euch nur Fake News. Interessant finde ich auch, dass sich bis heute daran eigentlich nichts geändert hat grundsätzlich. Denn Berlin ist nach wie vor so aufgebaut. Die Reform trat dann am 1. Oktober 1920 in Kraft. Ja, das ist doch auch ein schöner Slogan. Berlin. Noch genauso wie vor 100 Jahren. Ja, genau. Hat sich nichts geändert. Ja. Es ist alles, da geht's ja eher um es die ist Strukturen alles wie bei so Kaisers Zeiten, ne? Früher war doch alles besser. Wie gesagt, wer da Interesse hat, googelt mal ein bisschen Groß-Berlin. Da kann man ein paar Fakten erfahren. Aber ich glaube, den meisten Berlinern ist das einfach unbekannt. Na? Ja. Ein weiteres Großevent steht an, aber das ist nicht 100 Jahre, sondern das ist 70 Jahre weniger. Richtig, macht 30 Jahre. Hey, wir haben mal eine Matheaufgabe richtig gelöst. Yeah, oder? Auf Anhieb. Yeah, Mathe-Nachhilfe da müssen wir Applaus einspielen. Genau, aber bevor wir dazu kommen, glaube ich, hat Marc uns noch was zu sagen. Es folgt ein wenig Pausenmusik. Ja, pass auf, da fehlt noch eine Silbe. Badaba. Danke, Marc, dafür. Du bist ja ein echtes Gesangsgenie. Damit ist die Pause musikalisch sehr gut gefüllt worden. Ja, wir können aber noch einen draufsetzen, oder? Ja, lass uns mal eine richtige Pause machen. Ich habe es gar nicht bis aufs Klo geschafft, weil ich mir das unbedingt anhören wollte. Ja, danke, Marc, für diesen tollen Einsatzapplaus. Definitiv. Und man merkt langsam, er kann nicht ohne uns. Richtig. Merkst du das? Ja. Merkst du das? Ja. Ja? Ja. Ja. Ich wette, er sagt irgendwann noch seinen Pilateskurs ab. Ich sage doch, er ist der Experte im unentschuldigt Fehlen. Der ist da so Experte drin, dass er trotzdem da ist. Er ist da, aber doch nicht da. Ja. Ne? Genau, wir haben einen richtigen guten Song rausgesucht und René muss natürlich uns nochmal erklären, warum der so heißt. Den hast du nämlich mal geschrieben. Ja. Und der heißt Coconut. Coconut. Mit N-A-T. Warum? Ja, der hörte sich irgendwie nach Kokosnuss an, aber ich dachte, ein Song, der Kokosnuss heißt, klingt ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich einfach Coconut genannt. Und gehofft, dass jeder Idiot so eine Frage stellt. Ja. Dann, das habe ich mir schon für die Pressekonferenz alles so gedanklich zurechtgelegt. Ich saß übrigens in einer Garage und habe mir von meinem letzten Ersparten dieses Musikinstrument gekauft, was ihr da hört. Okay, und hattest nur noch ein zerlöchertes Hemd an. Ja. Ja, damals. Gut, das lassen wir mal wirken und hören uns jetzt den Song an. Hier ist Coconut. Erholsame Pause wünschen wir euch. Super. Ist so ein bisschen Bacardi-Feeling aufgekommen? Ich hoffe doch. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich den Song wirklich gut fand. Das liegt ja an dir. Man muss ja auch dazu sagen, René hat mir die ehrenvolle Aufgabe gegeben, den Song rauszusuchen, also aus einer Liste von Songs einen zu bestimmen für heute. Und ich fand, der war okay. Danke, Stefan. Ja. Gut, damit sind wir beim nächsten Thema. Ja, ist natürlich jetzt irgendwie unpraktisch, dass Marc nicht da ist, denn sonst hätten wir sozusagen nochmal ein bisschen Ost- und West-Revue passieren lassen können. Aber ist nicht, 30 Jahre Wiedervereinigung am 3. Oktober. Jetzt du. Nee, wir lassen jetzt die Pause für den Part, wo Marc eigentlich reden würde. Es ist krass, dass es schon 30 Jahre sind. Ich würde sagen, das war jetzt eine ehrvolle, die Pause war lang genug. Was? Ich kann dir gerade nicht mehr folgen, René. Ich hoffe, ihr könnt ihm noch folgen, liebe Zuhörer. Bin auch gerade ein bisschen verwirrt. Wir können euch auch noch mal die Folge 17 empfehlen, weil da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das war letztes Jahr im Oktober, wo halt auch die deutsche Einheit gefeiert wurde. 9. November. Ist das schon so lange her, wo wir auf dem Fernsehturm, am Fernsehturm ja. standen und uns echt den Arsch abgefroren haben? Ja, und dann auch noch 50 Jahre Fernsehturm gefeiert haben. Wir beide haben am Fuße des Fernsehturms 50 Jahre Fernsehturm so gefeiert, mit ja. dem Mikrofon in der Hand, in eisiger so Kälte. Aber dann, ja. war das, ist das wirklich genau ein Jahr her? Ich glaube, die Folge war vom Oktober. Ich checke das nochmal. Das ist ziemlich krass, weil wettermäßig, also es ist ja aktuell. 14. Oktober 2019. Es ist so cooles Wetter, aber man kann nichts machen. Danke, Corona. Ja. Hä? Na gut. Ja, vielleicht schickt ihr uns auch mal eure Gefühle oder vielleicht, wo ihr oder wie ihr quasi die Wiedervereinigung erlebt habt, zum Beispiel, wenn ihr das entsprechende Alter habt, weil ich glaube, 30 Jahre, das ist schon, gibt viele, die das gar nicht kennen, die damit gar nichts anfangen können, möglicherweise. Weißt du denn, du hast doch Kinder, wie wird denn das in der Schule eigentlich behandelt? Nee, ich weiß es nicht. Weiß ich nicht. Du weißt es nicht. Okay. Wäre ja auch mal interessant. Ja. Ich muss kurz meine Stromsituation klären, aber man merkt, René ist wieder nicht gut vorbereitet. Ich habe doch in dem Zusammenhang übrigens habe ich gehört, dass 2-3% der DDR-Bevölkerung dafür bezahlt wurden, ihre Nachbarn und ihre Verwandten zu bespitzeln. Aha. 2-3%. Ja. Krass, oder? Das waren andere Zeiten. Ja. Gut, also so viel zum Thema Wende, Einigkeit. Ich dachte, du erzählst da noch ein bisschen was. Was soll ich denn erzählen? Ich habe doch da auch noch nicht erlebt, Stefan. Was? Natürlich. Nein, also auf jeden Fall gilt auch hier wegen Corona, das wird alles natürlich ganz anders stattfinden, die Feierlichkeiten, als sie ursprünglich geplant waren. Aber so ist das halt in diesen Pandemiezeiten. Eine traurige ja. Zeit. Die ganzen schönen Events kann man nicht in dem gebührenden Maße feiern. Wir hatten doch auch den hier, wie viele Jahre Kriegsende? 75? Ich glaube. Kommt doch jetzt bald, ne? Nee, war doch schon gewesen, wo die, wo der Rosinenbomber über Berlin geflogen oder also über genau, Berlin fliegen genau. sollte. Aber das war das, ach nee, das war doch, das war doch das 75 Jahre Ende des Zweiten Weltkrieges, genau. aber in Deutschland. Egal, was für tolle Feierlichkeiten jetzt in der nächsten Zeit kommen, wir werden sie nicht gemeinsam in der Form ausleben können, wie man sie hätte ausleben müssen. Wir werden die nie wieder zusammen ausleben können. Ich sag nur Oktoberfest. Hiermit produzieren wir gerade ein Stück Zeitgeschichte. Das sind alles ja. echte Emotionen, die jetzt gerade hochkommen. Emotionen genau. von Leuten, die den Anfang der 10-jährigen Corona-Krise von Anfang an mitbekommen haben. Pass auf, René, dass dein Mikrofon keinen elektrischen Schlag kriegt, wenn du deine Tränen dort ja. reintropfst. Nein, ich fange sie mit der Zunge auf. Genau, wie so ein Frosch. Schon klar. Ja. Aber noch lachen wir. Weißt du das? Man das weiß kann doch es alles nicht. Sein. Eben. Ne? Ja. Es wird Standard sein, dass Kollegen sich jahrelang nicht sehen. Nur über Bildschirme. Und das ist Bildschirmzeit, René. Das geht ja, nicht. Ja, ich weiß. Ne? Ich habe heute 8 Stunden Bildschirmzeit gehabt. Ja. Aber für euch ist es gut. Das Kopfhörerzeit gibt es noch nicht. Die ist gut. Die ist fein. Deswegen, wir hatten ja mal die Anfrage, ob wir nicht auf Video gehen wollen. Wir werden uns das jetzt natürlich in dem Zusammenhang nochmal überdenken, weil wir wollen ja auch nicht euch in die falsche Richtung zerren. Wir haben euch ja gewarnt. Ah, apropos. Endlich, ey. Ich dachte schon, wir reden gar nicht mehr drüber. Über den Warntag, über den spektakulären Warntag 2020. Der war am 10. September und der wird aber ab sofort jeden zweiten Donnerstag im September sein. Warte, lass mich raten. Stiller Alarm war das. Ja, ironisch gesehen kann man das machen. Ich saß auch da und dachte, hä, warum kriege ich denn keine Benachrichtigung? Ich habe mich extra vorbereitet. Ich habe extra alle Fenster zugemacht, damit ich nicht vom Stuhl falle. Ach so. Na gut, in Berlin hatten wir ja nicht das Problem mit den Sirenen. Die gibt's ja nicht mehr. Aber ja, also es war wohl ein echter Reinfall. Hä? Ein echter Reinfall? Ja, jetzt habe ich mich selber verhaspelt. Hast du gemerkt, ne? Ja, ohne Vorwarnung. Ein echter Reinfall, genau. Ja, wie hast du ihn erlebt? Im Büro. Ruhig. Ich auch. Ein ruhiger Tag im Büro. Und es gibt auch Konsequenzen, denn der Chef des, Achtung, Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, der muss gehen. Ja. Herr Unger. Ohne Vorwarnung. Ja. So, jetzt quasi ohne Vorwarnung. Platziert. Ja, den Witz hättest du besser machen können. Hätte ich, ja. Ja, aber den wollte ich noch mit ins Ende mit dem Witz mit reinzerren, aber ja. Ja, kurios. Sehr kurios. Und das hat er nicht kommen hören. Das habe ich nicht so kommen sehen. Nee. Aber man muss dazu sagen, es ist auch gut, dass es so gelaufen ist, weil dafür war es ein Brandtag. Ja, also da haben wir festgestellt, funktioniert nicht so. Richtig. Naja, wie gesagt, gibt Ursachen, die werden ermittelt oder werden jetzt analysiert. Und eventuell gibt es nochmal einen weiteren Warntag, um das wieder auszugleichen. Ja, ist ein bisschen ärgerlich für mich. Ich wollte nämlich eigentlich einen Ebay-Shop mit Ohrenstöpseln aufmachen fürs nächste Jahr, aber ich werde wohl auf der Ware jetzt sitzen bleiben nach dem ersten Warntag, weil es geht dann doch nicht so zu, wie ich vermutet habe. Ja, so ist das. Es ist übrigens, das wäre mal ganz interessant, bei der Armee ist es so, da wird, wenn du etwas siehst, also ein Handzeichen eines Vorgesetzten zum Beispiel, dann gibst du das weiter. Ne? Also dann machst du das auch nach, damit sich das verbreitet über die komplette Soldatengruppe, die ja möglicherweise weit auseinanderstehen. Da geht's ja darum, dass man das nicht hört. Jetzt wäre geil, beim Warntag genau dasselbe Prinzip zu nutzen. Du hörst eine Sirene und wenn du die hörst, machst du die laut nach. Und der Nächste, der dich hört, macht dich laut nach. Das wäre mal ein Warntag. So machen Tiere das doch auch, die verbreiten dann diese Message im Prinzip. Das war ja auch die Handlungsempfehlung, dass man seine Nachbarn und Freunde informieren soll, auf jeden Fall. Es brennt. Nee, war nur ein Scherz. War nur ein Probealarm. War nur eine Probe, ja. Ja, aber das kennen wir doch aus der Schule und so, oder? Siehst du, und genau das ist auch ein Punkt. Ich hätte erwartet, dass Schulen Feueralarme üben oder irgendwas. Auch das ist nicht passiert, zumindest die Schulen, die ich kenne, und das sind ja ein paar. Gibt es noch? Also überhaupt, dass in einer Schule Probealarm gemacht wird? Es sollte das geben, weil sonst ist es komplett für den Arsch. Was ist denn? Dann sagen die Kinder, oh, das klingelt aber komisch und lange. Ja. Warum riecht denn das hier so komisch? Hallo, Klaus, warum leuchtest du so? Na, ja, wir machen Witze drüber, aber Wir hatten in der Firma den Fall, da wurde die Alarmanlage irgendwie bei einer Instandhaltung geprüft und die ging dann los. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns automatisch die Jacken angezogen und sind vor die Tür gegangen. Echt? Ja. Wirklich? Ja, wir waren ein bisschen irritiert und dann sagten wir zu Nachbarn, was machen wir denn jetzt? Ne? Eine Rechtsanwaltskanzlei. Und die sagten dann, ich glaube, wir gehen mal lieber runter. Ist ja Alarm. Und dafür gibt's ja auch dieses grüne Schild mit den weißen Männchen und den Pfeilen. Das ist nämlich der Sammelpunkt, wo man da hin muss. Ne? Also da sollte man im Vorfeld sich schon informieren. Das gibt's nicht immer und das ist wahrscheinlich nur sollte bei großen, es eigentlich immer geben. Ja, bei großen Gebäuden weiß ich, ist es so, hier bei Wohnhochhäusern oder bei großen Bürogebäuden. Aber das findest du in der Innenstadt in Berlin, findest du so eine Sammelpunkte gefühlt nicht. Also mir ist so ein Zeichen noch nicht untergekommen. Echt? Doch, haben wir bei uns auch im Gebäude. Ja. Naja, der Sammelpunkt ist letztendlich, wenn du rauskommst aus dem Gebäude, einfach ein fester Punkt, wo man hin muss. Bei so einem riesigen Wohnanlagen ist es tatsächlich ein Platz. Ich glaube, da gibt es garantiert eine deutsche Norm und Richtlinie, nach der irgendwie auch, also es ist ein richtiger Platz, ein richtig betonierter kleiner Platz, da steht so ein Schild und da ist dann dieses Sammelpunkt-Symbol. Okay. Habe ich schon mal gesehen, wenn ich es nochmal sehe, fotografiere ich es mal. Okay. Nicht, dass ihr denkt, ich erzähle Geschichten. Nein, das macht Geschichte für Stefan. Genau. Nee, also sehr interessant auf jeden Fall. Können wir ja mal checken. Ja, ist auf jeden Fall komplett also gefühlt hat der nicht stattgefunden, der Tag. Nee, der ist also mit ziemlich in die Hose gegangen. Mit Sensibilisierung hat das gar nichts zu tun. Das ist jetzt hier kein Stammtischgemecker. Ich hätte es aber trotzdem anders gemacht. Ja, gut. Aber du bist ja auch nicht der Chef vom Amt. Nee. Na? Weißt du, was mir aufgefallen ist? Fällt mir gerade noch so ein, letzten Freitag, saß ich abends auf meiner Couch, hab telefoniert, nebenbei lief Fußball und plötzlich saß ich im Dunkeln. Stromausfall? Ja. Gibt's noch? Das war ein guter Einwand, René. Erstmal muss man sagen, okay, der war nach knapp anderthalb Stunden behoben. War okay, aber natürlich Freitagabend kriegt man erstmal einen Schreck. Es gibt von Vattenfall beziehungsweise vom Stromnetz Berlin, heißt es, ne? Stromnetz Berlin? Weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist es. Gibt es natürlich auch entsprechende Webseite, eine Hotline, die dann sozusagen die Störung vorliest und bis wann die behoben ist, wenn die bekannt ist. Und was ich erstaunlich finde, also mein Gefühl hatte mir schon zuletzt gesagt, dass es ziemlich oft Stromausfälle in Berlin gibt. Also ich habe mein letzter Stromausfall, also ich war schon erwachsen. Ich hatte sogar, glaube ich, schon Kinder. Also so lange ist es dann auch noch nicht her, aber 10 Jahre locker. Vielleicht kriegst du es am Tag gar nicht mehr. Ach, ja, da hast du natürlich auch recht, aber warte mal, nee, es kann sein, dass mich meine Erinnerung trügt. Es kann sein, dass es, aber es kommt sehr selten vor. Ja, man sieht es ja manchmal an blinkenden Uhren, wenn man nach Hause kommt. Oder wenn die Konfiguration der HiFi-Anlage weg ist oder so. Ja, ich sehe es immer an meinem Videorekorder, wenn dann die Uhrzeit am Videorekorder nicht mehr lautet. Genau, genau. Aber wie gesagt, als Tipp, also du kannst gerne mal den Twitter-Account von Stromnetz Berlin abonnieren. Ja, mache ich, und dann richte ich mir auch Warnung ein. Da richte ich mir dann so eine Push-Nachricht ein. Nein, es ist, du brauchst ja keine Warnung, wenn dein Strom ausfällt. Ist ja Quatsch, ne? Aber es ist halt wirklich erstaunlich, wie viele Stromausfälle es in Berlin gibt. Das hätte ich nicht gedacht im Jahr 2020. Ja, na und? Passiert halt. Aber warum? Ja, weil da ist irgendwas kaputt gegangen, da ist ja Strom weg. Naja. Jetzt, Stefan, als IT-Experte würde natürlich empfehlen, dass jedes Wohnhaus seine eigene USV bekommt. Na, du nur wieder. Benzinkanister im Keller und dann Notstromversorgung über Benzin. Nein, aber wie gesagt, also die Entstörungsbenachrichtigungen, die sind halt ganz cool, weil sofort ja anscheinend bekannt ist, in welchen Straßen der Strom weg ist. Das ist halt auch top aktuell, muss man sagen. Weißt du, Leute wie ich, die auch ihre Bildschirmzeit im Auge haben, denken in so einer Situation eigentlich nur, endlich Ruhe. Echt? Aber du musst doch auch mal die kritischen Fälle betrachten. Stell mal vor, in deiner Straße ist ein Pflegeheim zum Beispiel. Nee, aber der Notstromaggregat im Keller. Oder ein Krankenhaus. Notstromaggregat. Ja, wie lange hält es? Das sollte ein paar Stunden halten. Wie lange geht denn so ein Stromausfall bei dir? Denk mal, letztes Jahr Köpenick, Salvador Allende-Brücke, 2 Tage kein Strom für die Leute. Der ist schon ordentlich, ja. Ja. Ne? Also, ja. Man hofft, dass es nicht passiert. Dann gucke ich halt Netflix übers iPhone. Ist ja auch irgendwann der Strom an. Dann nehme ich meine Powerbanks, die ich mir vorgeladen habe. Genau. Reicht für eine Ladung, dann ist vorbei. Nee, wieso? Ja, genau. Bei Amazon Hamsterkäufe von Powerbanks. Jetzt du löst. Ja, wie willst du die bestellen? Du löst das jetzt gerade aus, dass Leute sich wie verrückt Powerbanks kaufen und dann so eine Powerbank-Batterien machen. Weißt du, so mit Panzertape, so 50 Stück aneinander. Ich war ziemlich erstaunt, dass es so viele gibt. Hätte ich nicht erwartet. Ja. Und ich finde es auch nicht lustig, wenn der Strom ausfällt. Stefan, zur Not rufst du mich an. Ich bin dann die ganze Nacht am Telefon und. Ey, ich hab am Freitag so viel Eis gegessen, ja, weil das weg musste. Scheiße, ja, stimmt. Siehst du? Das ist natürlich wirklich blöd. Mir ist mal ein Tiefkühler, den haben wir abgetaut und dann sind wir weggegangen. Egal. Erzähl, brauchst du nicht weiter. Ja, genau. Ja. Aber ist das schon mal sehr lustig? Ist ein guter Einstieg, René, für unser nächstes Thema. Ja, jetzt kommen die echten Witze, oder? Jetzt kommen die richtigen Witze. Und ich freue mich schon total drauf. Ich habe heute ein paar flache Witze, aber trotzdem sind die Hammer. Ja, ich muss sagen, ich habe auch so, ich habe irgendwie, warte mal, ich muss kurz Staub runterpusten von meinen Witzen. Die sind schon ein bisschen älter. Die Leute unter euch, die Folge 1 und Folge 2 gehört haben, für die wird das jetzt nichts Neues. Jetzt kommt nochmal die Zusammenfassung der Witze von Folge 1 und 2. Nein. Und da Marc heute ja nicht da ist, gibt es heute auch keine Fips-Asmussen-Witze. Das ist die erste gute Nachricht. Und die zweite gute Nachricht ist, es bleiben 3 Witze. Oh, jetzt tust du aber Fips-Asmussen Unrecht. Und Marc erst recht. Na? Warte mal, ich muss ja so gucken. Komme ich überhaupt auf 3? Na, wir schauen mal. Also, dann würde ich doch mal sagen, Witz-Battle Folge 42 startet jetzt mit René. Ja, Witz Nummer 1. Willst du dir den Tag versauen, musst du in den Spiegel schauen. Willst du es noch schlimmer machen, probier mal deine Sommersachen. Aha, sehr gut. Hast du dir den selber ausgedacht? Nee. Okay. Das können wahrscheinlich Millionen Leute bestätigen. Ja. Nee, ich habe auch einen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon hatten. Also da muss ich mich schon mal vorab entschuldigen. Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker. Kommt eine schwangere Frau zum Bäcker. Ich bekomme ein Brot. Darauf der Bäcker. Sachen gibt's. Gut, sehr gut, Stefan. Jetzt habe ich das Gefühl, du willst mich veräppeln und parodieren. Weil in derselben Folge habe ich den Witz nachgeschoben, geht eine Frau mit dem Buckel zum Bäcker und sagt, ich hätte gern Brot. Und da sagt der Bäcker, schlucken Sie erstmal das andere runter. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Nee. Nee. Gut, dann vielleicht habt ihr ja die Folge nicht gehört, dann ist der Witz für euch auch neu. Da habt ihr jetzt gerade einen extra Witz bekommen. Hm. Gut, bin ich dran mit meinem zweiten Witz? Du bist dran. Das war ein eindeutiges Ja, dann werde ich mal loslegen. Als ich auf die Waage schaute, wurde mir klar, wer ein Herz aus Gold, Nerven aus Draht sein und einen Charakter aus Stahl hat, der kann nicht wenig wiegen. Oh, ja, das Totschlagargument. Ne? Sehr gut. Jetzt kommt ein IT-Witz, René. Den kennst du bestimmt auch schon. Ich habe neulich im Support angerufen, weil irgendwie auf meinem Bildschirm waren alle Buchstaben groß geschrieben auf einmal. Da meinte der Support irgendwie, Stefan, hast du die Feststelltaste gedrückt? Und da habe ich gesagt, Alter, was soll das? Ich habe es selber rausgefunden. Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Auf die Frage meiner Freundin, warum ich mir ein Bart stehen lasse, war Partnerlook die falsche Antwort. Oh, oh, ganz dünnes Eis, René. Ganz dünnes Eis. Ja, aber ist lustig. Ja, definitiv. Der ist auch lustig hier, pass auf. Der Arzt zum Patienten. Tut mir leid, aber ich kann bei Ihnen wirklich nichts finden. Es muss wohl am Alkohol liegen. Darauf der Patient. Gut, dann komme ich eben nochmal wieder, wenn Sie nüchtern sind. Erinnert mich an den wir letzte Folge hatten. Der sehr war gut. Das kurz als Bewertung für diesen Witz. Dem gebe ich eine glatte 5 von 5. Erinnert mich an den Witz, den wir letztens hatten, für die, die die Podcast-Folge nicht gehört haben. Herr Ober, mein Steak riecht irgendwie nach Schnaps. Ja. Da geht der Ober einen Schritt zurück und sagt, immer noch? Genau. Ja, passt, so, ne? Erstmal Applaus für diese tollen Witze, die wir für euch rausgesucht haben. Ach, du hast keinen dritten? Vierten? Nein. Na gut, okay, ja. Aber soll ich noch einen erzählen? Nein, das wird gar nicht erst eingeführt. Ich bin froh, dass wir jetzt mal unter 4 und dass wir bei 3 Witzen bleiben. Marc, ich vermisse dich hier im Podcast. Nein, okay. So, das lasse ich rausschneiden, Stefan. Gerichtlich rausschneiden. Ja. Genau. Kriegst du nachher gleich ein Schreiben von meinem Anwalt. Waren tolle Witze. Und du sollst aufhören, mit deinem Kugelschreiber zu klicken. Ah ja, sorry. Gut. Ich wollte mir gerade eine Notiz machen. Ich wollte gerade das Anwaltsschreiben vorbereiten. Ach so, okay. Ja, also die Witze waren ja wirklich mal klasse, muss ich sagen. Und auch mein schnelles Witzbattle. Und weißt du, was ich übrigens auch gerade sehe? Nein. Dass dieser Podcast endlich mal wieder eine Punktlandung wird. Ich sag's dir. Ja, na, du weißt doch, es ist Herbst, die Tage werden wieder kürzer. Ja, aber wir können's auch noch. Wir kriegen das noch hin, auf genau eine Stunde zu kommen. Ja. Ja, und pass mal auf, wenn ich den jetzt schneide, dann ist er nur noch eine halbe Stunde. Ja. Nein, das glaube ich nicht. Aber ja, letztendlich sind wir durch schon wieder mit der 42. Folge, oder? Ich würde sagen, ja. Möchtest du noch was Sinnvolles aus deinen Ergüssen zum Besten geben? Also ich habe ja den Sendeplan dieses Mal komplett auswendig gelernt und ich weiß, dass nichts mehr im Sendeplan steht. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich am Ende. Haben wir nicht noch ein irgendwie so ein Füllthema? Nein, haben wir nicht. Wir brauchen jetzt auch nicht auf Zwang hier noch was hinten ranklöppeln. Ja, das finde ich gut. Wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann hört euch einfach den kommenden Podcast an. Aber dann müsst ihr noch ein bisschen warten vielleicht, bis der da ist. Ja, vielleicht 2 Wochen. Ja. Denn Für die, die es noch nicht wissen, wir erscheinen jeden zweiten Montag, also alle zwei Wochen. Alle 14 Tage. Oder auch alle 14 Tage, das überlegen wir uns immer nach Ausstrahlungstermin. Und wer uns abonniert hat mit iTunes, Google Podcast oder einem anderen RSS-fähigen Podcatcher, so heißen die doch, ja, der kann uns sogar schon am Sonntag beim Einschlafen hören. Nein. Was nicht so eine gute Idee ist. Warum? Kriegt man ja nur die Hälfte mit. Das stimmt. Ja. Ja, von daher, genau, also, ich würde sagen, wir schließen die Akte, welches ist das, 2020. Das erinnert mich an Ulrich Meier. Wir schließen die Akte 2020, 42 und hören uns in zwei Wochen wieder. Ja, danke René, nochmal, dass du wieder mit dabei einen warst. Tollen und schönen Applaus zum Abschluss für euch auch, dass ja. ihr es bisher geschafft habt. Genau. Denkt an das Feedback-Formular. Gerne her damit. podcast.juba.de. Verfolgt uns auf, folgt uns auf Instagram. Wenn ihr uns verfolgt, dann hört ihr von unserem Anwalt. Genau. Und ja, also macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns in zwei Wochen danke wieder. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Also du siehst jetzt, also dein Bild sieht jetzt so aus wie die schlechten Pornos, so die so blödes Bildformat haben. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Müsstest du mir mal ein Screenshot von deinem Rechner schicken, damit ich das besser einschätzen kann. Natürlich. Nee, hat mir ein Kumpel neulich erzählt. 30 Jahre Wiedervereinigung? Ja. Du schreibst mit, sehr geil. Es kam gerade noch eine Sprachnachricht übrigens. Ja. Soll ich die mal vorspielen? Ja. Der Marc, ey. Ich fasse es nicht. Ja, alles klar. Ist gekauft. Er hat keinen Popschutz. Ja, sehr geil. Ist gekauft. Du hängst schon wieder. Ja, weiß ich ja. Das kann ja eine Sendung werden, ey. Naja, warte mal, das lösen wir gleich. Ich mache mal Folgendes. Ich unterbreche mal kurz die Internetleitung und bin gleich wieder da, ja? Sehr gut. Ich verbinde mich komplett nochmal neu mit dem Internet. Du bist ein Held. Ja, während René noch seine Internetverbindung prüft, schaue ich ein bisschen Basketball. Alba Berlin gegen Piräus im Livestream. Kann man mal machen, so vom Podcast. Ich kann gar nicht so lange Nachricht schreiben. Ja, dann kürzt das bitte nach. Dann machen wir den privaten Kram bitte nach der Sendung. Ne, wir sind schon überfällig hier. Ja, an wem lag's denn? Keine Ahnung. So, ich war heute noch beim Zahnarzt. Die Spritze lässt langsam nach. Aber ich hoffe, man versteht. Die Spritze lässt langsam nach. Also wenn es hier so raustropft. Ne? Oh, das sieht ja keiner, Stefan. Kannst du deine Videoqualität runterschrauben, dass ich hier nicht so ein scharfes Bild von dir kriege? Danke. Ja, ich will jetzt nicht, dass du geil wirst. Aber jetzt ist es gerade gut, ja. Jetzt ist gerade in der Verbindung gut. Habe ich das gerade laut gesagt? Ich habe übrigens schon niedrige Auflösung. Und wenn ich da schon gut aussehe, dann denk mal, was meinst du, was passiert, wenn ich auf Ultra HD stelle? Ja, da hier, dann platzt der Bildschirm. Dann sitze ich hier sabbernd. So. Gut. Genug des Privatkrams. Ich habe ja meine Witze immer aus dem Notizbuch und ich bin jetzt aktuell in einem Notizbuch von 2016. Ah. Und hier steht, am Montag, den 3. April, habe ich eine Notiz hier drin. Heimwegbanane. Okay. Ja, mir sagt das nichts. Dann legen wir los. Muss man hier den richtigen Tab suchen? Okay. Ja, dann René, auf eine gute Sendung, ne? Auf eine gute Sendung, guten Flug. Eine Stunde, René. Ja, Stefan, was ist denn das für ein Podcast? Gut. Ja, weil wir endlich mal gut geplant haben. Ja. Ja. Nee, ist doch gut. Und weil du auch nichts zu den Themen sagen konntest, die ich rausgesucht habe. Na, ich dachte, du schmückst es aus, wie immer. Du laberst doch sonst so viel. Was ist denn los, René? Das war heute deine Show. Meine? Ja. Nee, meine kommt, wenn der BER öffnet. Ist doch wohl klar. Ach so. Ach genau, wir machen Fake-Nachrichten. Ja, leider haben wir jetzt in den Nachrichten gehört, dass der BER doch nicht aufmacht. Nein, damit spielen wir nicht. Stimmt, darüber macht man keine Witze mehr. Du legst sie erstmal ins Bett, weil du gähnst ja schon. Oh, ich sag dir. Mann. Du musst weniger arbeiten. Ja, oder mehr Wochenende. Oder so, ja. Gut, dann ich stoppe jetzt die Aufnahme. Das mache ich auch. Damit stoppen wir jetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Stopp. Letzter. Ja, wie? Das war's schon? Ach, irgendwas ist doch immer. Der Podcast mit René und Stefan.